Jedes Mal, wenn du vor Wut einfach nur noch weinen kannst, keine Angst, wenn du glaubst, dass du keinen hast, die Lage übernimmt, gebe ich dir weiter Kraft, damit du immer weitermachst, bis du es dann leichter hast, die Wege sind in deiner Hand, mach das, was noch keiner sagt, geh da raus und fühl dich einfach like es da, es sind zwar manche Zeiten hart, vergeud damit nicht einen Tag, mach lieber die Wolken weg, damit die Sonne scheinen kann. Kennst du das, wenn auf einmal bei dir gar nichts läuft, einfach jede Tat bereust und dich nicht mehr auf die nächsten Tage freust? Für dich ist die Lage neu und wenn's drauf ankommt, hast du nicht mal wahren Freund. Wenn du nachts im Bett über alles nachdenkst und den ganzen Dreck, die Lügen erst danach checkst, dich wütend in den Schlaf fällst und am nächsten Morgen einfach deine Ziele abstellst, weil du wieder klar denkst. Doch so geht es jedem hier, sobald nur einer triumphiert, reden wir, dass er seine Träume niemals leben wird. Und er schafft es nicht, denn die Angst vor morgen, sie hindert dran. Das Leben war so schön, als wir noch sorglose Kinder waren. Heute gibt es nur noch das Leben mit Stress, alles dreht sich zum Cash, man versteht nicht die Welt. Doch glaub mir, die Zeit wird kommen, der alles besser wird, die guten Dinge bleiben und der Rest, der stirbt, exportiert. Jedes Mal, wenn du vor Wut einfach nur noch weinen kannst, keine Angst, wenn du glaubst, dass du keinen hast, die Lage übernimmt, gebe ich dir weiter Kraft, damit du immer weitermachst, bis du es dann leichter hast, die Wege sind in deiner Hand, mach das, was noch keiner sagt, geh da raus und fühl dich einfach like es da, es sind zwar manche Zeiten hart, vergeud damit nicht einen Tag, mach lieber die Wolken weg, damit die Sonne scheinen kann. Jedes Mal, wenn du vor Wut einfach nur noch weinen kannst, keine Angst, wenn du glaubst, dass du keinen hast, die Lage übernimmt, gebe ich dir weiter Kraft, damit du immer weitermachst, bis du es dann leichter hast, die Wege sind in deiner Hand, mach das, was noch keiner sagt, geh da raus und fühl dich einfach like es da, es sind zwar manche Zeiten hart, vergeud damit nicht einen Tag, mach lieber die Wolken weg, damit die Sonne scheinen kann. Kennst du das? Du hast bei einer Person viel zu oft riskiert, ihr es beide wisst, doch drüber nie ein Wort verliert, hast nur schlechte Karten wie beim Pokerspielen, einfach viel zu viel falsch gemacht und miesen Kopf kassiert. Und du fängst dann alles zu bereuen an, jedes deiner Wörter, Mann, doch hast keinen Bock auf irgend so ein Neuanfang. Du willst, dass es wie damals ist, kein Regen, sondern Tageslicht, also geh zu ihr oder sag mir, was das Warten bringt. Ständig immer Angst in sich, dass Falsches in deinem Leben ist, zur Folge hat es dann, dass es alles auf der Seele sitzt, alle sind nur gegen dich, weil du wieder Fehler bringst. 100.000 gute Taten, aber nein, sie sehen's nicht. Aber es gibt einen, der einfach alles sieht und auf deinen Wegen ist. Und er zieht mit deinem Leben mit. Und glaub mir, die Zeit wird kommen, der alles besser wird. Die guten Dinge bleiben und der Rest, der stirbt, exportiert. Jedes Mal, wenn du vor Wut einfach nur noch weinen kannst, keine Angst, wenn du glaubst, dass du keinen hast, die Lage übernimmt, gebe ich dir weiter Kraft, damit du immer weitermachst, bis du es dann leichter hast, die Wege sind in deiner Hand, mach das, was noch keiner sagt, geh da raus und fühl dich einfach like es da, es sind zwar manche Zeiten hart, vergeud damit nicht einen Tag, mach lieber die Wolken weg, damit die Sonne scheinen kann. Mach lieber die Wolken weg, damit die Sonne scheinen kann. Mach lieber die Wolken weg, damit die Sonne scheinen kann.